So, wir machen jetzt weiter. Und zwar könnt ihr euch erinnern, dass ich 2 Stunden über den Geist von Ahab und von Isabel gelehrt habe. Und ihr kennt diese historischen Personen schon. Aber was ist heute mit dem Geist von Ahab und von Isabel unter uns? Hat er überlebt? Ja, leider hat er überlebt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass er noch ein bisschen dicker geworden ist, fetter geworden ist. Aber wir, wenn wir diese Strukturen von Ahab und Isabel kennenlernen, und viele haben wir schon kennengelernt, dann können wir ganz anders mit diesen Verhaltensweisen und den Charakterschwächen umgehen. Und heute geht es eben darum, wie zeigt sich der Geist von Ahab heute? Und im zweiten Teil, wie werden wir von Ahab-Strukturen frei? Das ist ja ganz wichtig. Und ich glaube, da kann sich niemand ausklammern, dass da bei ihm gar nichts mehr meuchelt. Ich glaube eher, dass bei jedem noch was zu finden ist. Das heißt ja nicht, dass einer alles haben muss und ein richtig fetter Ahab ist oder eine fette Isabel. Das glaube ich nicht. Aber wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Lasst euch überraschen und horcht in euch hinein. Die erste Folie, aber die zweite Folie, ja, sie ist ja schon da. Ja, wie zeigt sich der Geist des Ahab heute? Und zwar vorwiegend stärker bei Männern. Aber Frauen können auch solche Denkweisen, solche Denkmuster aufweisen. Es gibt auch Frauen, die diesen Geist stark haben, aber eben verstärkt bei Männern. Diese Person ist ein Mensch, der seine Autorität Isabel gegeben hat, wenn es ein Ahab ist, wenn es ein Mann ist. Der hat seine Autorität weitergegeben an seine Frau. Weiter, wie zeigt er sich noch? Ein Mann mit dem Titel Ehemann, der jedoch seine Position als Haupt, als Leiter nicht in seiner Familie ergriffen hat. Er übt sie nicht vollständig aus und hat keine richtige Autorität und nimmt seinen Platz nicht ein. Ich habe in groben Zügen das alles so kurz zusammengeschrieben, damit ihr das auch noch mal vor Augen habt. Zu lesen bedeutet für mich persönlich ganz viel. Wenn ich etwas nur gehört habe, dann fällt mehr weg. Wenn ich das gleichzeitig noch gelesen habe, dann bleibt es. Der, der den Geist des Ahab hat, der wird überflutet in seiner Seele von Schwäche, Angst und Einschüchterung. Er lässt sich leicht einschüchtern und er ist auch ziemlich passiv, ist kein Draufgänger, das Gegenteil davon. Und manchmal ist er sogar wie gelähmt, reagiert überhaupt nicht, ist überfordert, wie ein Schock, im Schockzustand. Was soll ich tun? Weiß es nicht. Oder aber er will gar keine Konfrontation. Und das kann schon Schwierigkeiten bereiten, wenn es solche Männer gibt in der Ehe, die dem Problem nicht entgegentreten wollen oder darüber nicht reden wollen, macht das Schwierigkeiten. Er will am liebsten nur Frieden zu Hause. Aber das ist ein fauler Friede. Ein Friede, der zerstörerisch ist, der nicht gesprächswillig bereit ist, um die Probleme, die in der Familie sind, das kommt ja immer wieder mal vor, oder? Dass da etwas nicht so ganz harmonisch läuft und dann drückt er sich am liebsten. Vielleicht kennt das jemand von euch, dass er die Probleme gar nicht, den Problemen nicht ins Auge gucken will. Frieden ist ja viel einfacher, alles unter den Teppich kehren. Das hilft uns aber nicht weiter, in unserer Persönlichkeit zu wachsen. Ja, er hat lebt stark mit Gefühlen. Also er lässt sich sogar leiten von Gefühlen und wird oft zornig oder ist voller Wut oder Selbstmitleid und schmollt. Das habe ich schon in den ersten 2 Stunden immer wieder angedeutet. Das ist jetzt eine Wiederholung, eine Zusammenfassung, damit wir das ein bisschen bei uns behalten. Bitte die 3. Folie. Ist in seinem Leben, Ahab ist in seinem Leben nicht im Wort in Jesus Christus gegründet. Und das ist ein größeres Problem. Vergleiche Johannes 15,15, da heißt es, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Also daran merkt man, dass er nicht gegründet ist im Wort, also nicht als Sohn lebt oder als Tochter, wie manche gerne lieber sagen wollen. Aber ich finde Sohn einfach wunderbar und ergreift das immer für mich. Ich bin ein Sohn und das macht mit mir was. Und ich finde das wunderbar. Und solche Menschen haben Schwierigkeiten, die Sohnschaft anzunehmen. Sie meinen, das ist übertrieben und alles andere ist demütiger. Aber ich finde, das ist eine falsche Demut. Das, was Jesus uns anbietet, das sollten wir auch wirklich ergreifen. Und nicht die besten Stücke liegen lassen, aus lauter falscher Demut. Er geht gerne Kompromisse ein. Und zwar gibt er Dingen, Menschen, mehr Platz im Leben als Gott. Und es ist ihm wichtiger, sich mit Menschen also über Menschen zu denken oder was Menschen denken, als was Gott denkt. Und verlässt sich lieber auf Menschen. Und das sollte ja bei uns anders aussehen, dass wir uns auf Gott verlassen, dass sein Wort wahr ist. Und das nehmen. Er ist nicht bereit, die Familiengötzen zu stürzen. Da hatte ich auch drüber geredet. Was ist das? Was sind das? Das können Hobbys sein. Die sind ja eigentlich oft nicht falsch. Man kann ein gutes Hobby haben oder auch mehrere. Aber wenn der ganze Abend oder der Samstagnachmittag für dieses Hobby aufgeht und die Familie ohne den Papa, ohne den Mann zurechtkommen muss, dann ist das bestimmt nicht im Sinne Gottes. Weil, und das wissen wir ja mittlerweile schon, dass der Mann die Identität, die männliche Identität an seinen Söhnen weitergibt. Und auch die Identität für ein Mädchen, für eine Frau. Und wenn der Vater das versäumt zu tun, dann haben oft Menschen Schwierigkeiten, sich als Frau oder als Mann zu akzeptieren oder zu sehen. Ahab ist gegenüber Sünde passiv und tolerant. Vergleiche Offenbarung 2,20, ich glaube, das kennen wir alle. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Die vierte Folie bitte. Da geht es um sexuelle Unreinheit. Wir hatten ja vor kurzem das Encounter-Wochenende und da war das auch ein wichtiger Punkt, weil es scheinbar in unserer Welt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, die sexuelle Unreinheit. Und bei Christen eben auch sehr zu Hause ist. Ahab nimmt seine Verantwortung, der Mann, der jetzt der Ahab ist, nimmt seine Verantwortung nicht wahr und stellt sich nicht seinen Fehlern. Er kneift gerne. Und dann läuft er voll ins Messer. Er kann auch nicht falscher von wahrer, richtiger Prophetie unterscheiden. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Und diese Gabe der Geisterunterscheidung, die wächst in dem Maße, wie ich mich mit meiner Bibel auseinandersetze. Wenn ich in der Bibel zu Hause bin, dann habe ich ganz schnell eine wachsende Gabe in der Geisterunterscheidung. Ich selbst erlebe das häufig so, dass wenn jemand etwas erzählt, einen prophetischen Eindruck hat, dann kann es sein, dass 50%, da ist alles ruhig bei mir, und die restlichen 50% macht es die ganze Zeit. Bock, bock, bock, bock. Und dann weiß ich, da stimmt was nicht. Und wenn ich mich dann mit jemandem unterhalte, der Ahnung hat, der bestätigt das dann. Ich finde, meine Gabe in der Geisterunterscheidung ist wirklich durch das Studium der Bibel gewachsen. Je mehr ich ins Wort steige und tiefer hineingehe, desto schneller kann ich erkennen, was die da vorne, was die Frau oder der Mann oder der Prophet, wie man auch das sagen will, erzählt, ob das auch der Wahrheit entspricht. Und oft ist es ja so, dass vielleicht 70% wahr ist und 30 nicht. Und wir sollten auch bedenken, dass alles durch die menschliche Seele geht. Jede Prophetie. Und dann zu sagen, es ist 100% rein, das ist nicht immer der Fall. Teile können richtig sein, manchmal auch alles, aber besonders wenn es Anfänger sind, da kann es gut möglich sein, dass sie erstmal eine Weile lernen müssen, wir alle, und das ist wichtig, dass es dann auch in der Gemeinde Menschen gibt, die diese Teile, die nicht stimmen, die einfach durch die Seele, durch das Gefühl, durch vom Menschen her mit hineingeflossen ist, dass man das lernt zu unterscheiden. Aber es ist immer gut, mutig zu sein. Und so kann man wachsen. Und wenn man sich nicht sicher ist, zu jemandem hingehen und fragen, hey, du hast ja mehr Erfahrung. Kannst du mal gucken, ob das, was ich da jetzt empfangen habe, auch wirklich alles eins zu eins stimmt? Und das, finde ich, ist ein sehr guter Weg, um in eine gute prophetische Gabe hineinzuwachsen und dann auch viel Freude daran zu haben. Es gibt ja Menschen, die sind da besonders begabt, von Gott her. So. Der Ahab schaut mehr auf Probleme oder Personen als auf das, was der Herr sagt. Und er hat verschiedene Ängste. Zum Beispiel Angst zu versagen. Manchmal macht er dann lieber gar nichts, als es einfach mal zu probieren. Oder Angst vor Ablehnung. Das kennen ja viele. Das muss aber nicht unbedingt gleich Ahab bedeuten. Aber diese Verhaltensweise oder Charakterschwäche gehört auch zum Ahab. Angst vor Übernahme von Verantwortung in der Familie für sein eigenes Handeln. Das ist wichtig, dass Menschen, Männer zu ihrem Handeln stehen und einfach sich auch im Gespräch was sagen lassen. Du könnte es nicht so sein, man muss ja nicht gleich sich miteinander fetzen. Das meine ich überhaupt nicht. Aber sachlich etwas ausdiskutieren ist einfach für eine Ehe ganz wichtig. Und wenn der Mann kommt und sagt, ich habe das Sagen, du hältst deinen Mund, das ist bestimmt auch nicht richtig, das gemeinsame Gespräch. Aber solche gibt es. Ich bin ja schon länger unterwegs in dieser Welt und habe schon so manches miterleben dürfen oder gehört. Ja, Angst vor Ablehnung nochmal. Was bedeutet das für einen Mann, wenn der so stark unter Ablehnung leidet? Kann einfach sein, dass er zu sehr an der eigenen Mutter gebunden ist. Und das dürfte gerne mitnehmen. Und dann ist auch ein schwaches Vaterbild da. Und so hat es Gott nicht geplant. Er wollte, dass der Mann das Haupt der Familie ist, aber nicht der Herrscher. So nicht. Aber leiten und das Haupt der Familie zu sein, das hat Gott so bestimmt. Und ich finde das großartig. Ich habe das immer genossen, wenn ich bestimmte finanzielle Dinge nicht machen musste, wenn ich die Steuererklärung nicht machen musste und wenn ich nicht einkaufen musste. Das war fantastisch. Dafür habe ich lieber dann gekocht. Und so kann man gut Arbeitsaufteilung machen. Ja, wenn ein Leiter unter dem Geist von Ahab ist, zieht er automatisch Isabel an. Das habe ich auch schon das letzte Mal gesagt. Das ist leider so. Wer unter diesem Geist leidet als Mann oder als Frau, der zieht Isabel an. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält und mal guckt, was ist denn meine charakterliche Struktur, wie tick ich, und dann merke, aha, da habe ich ein paar Defizite, das macht ja auch nichts, ich kann daran arbeiten. Und wichtig ist immer die Erkenntnis, wir verurteilen niemanden, aber wir bieten Hilfe an und die Person darf entscheiden, nehme ich es an oder nicht. Aber zu wachsen in seiner eigenen Persönlichkeit ist ganz wichtig und nicht den einen Partner verkümmern lassen. Das wird schlussendlich keine glückliche Ehe werden. So, als Leiter lässt er möglichst viel, wenn er Leiter ist, seine Frau machen. Wenn er der Leiter sein sollte, aber ist es nicht. Und lässt dafür seine Frau viel machen. Weil er oft wie gelähmt dasteht und weiß nicht, wie die Dinge anzupacken sind. Beide, Mann und Frau, nehmen ihren Platz in so einem Fall in der Ehe nicht ein. Auch die Frau nicht, wenn sie alles übernimmt. Und es gibt solche Frauen, die alles sofort übernehmen. Die kommen in den Raum, gucken sich alles an und zack, zack, zack, Übernahme. Und das sollte man da auch so ein bisschen anschauen. Das ist sicherlich nicht von Gott so gewollt. Gott möchte, dass die Partner in Liebe miteinander leben und sich ergänzen, sich auch was sagen lassen. Der Mann von der Frau, die Frau vom Mann und so gemeinsam in eine gute Ehe hineinwachsen. Und das sehen die Kinder. Ich habe das so oft, ich habe ja viel mit Kindern gearbeitet, erlebt, dass manche Kinder so verstört in die Gruppe gekommen sind und die anderen, die waren innerlich ausgeglichen. Und da seht ihr den Unterschied. Das hat einfach zu Hause nicht gestimmt. Entweder hat der Vater seine Leitung nicht übernommen als Haupt der Familie oder die Mutter hat einfach zu viel gemacht und hat dann die Isabel-Rolle übernommen. Und das gibt schwache Jungs, also in ihrer Persönlichkeit. Das ist auch sehr gut nachzuvollziehen. Aber wir wollen ja starke Männer hier in der Gemeinde und zu Hause überall haben und starke Frauen auch. Und uns gegenseitig unterstützen. So, die fünfte Folie bitte. Jetzt, wie werde ich frei von den Ahab-Strukturen? Du kannst den Geist des Ahab nicht einfach rauswerfen. Das wäre doch fantastisch. Wir kommen und schmeißen diesen Ahab mit all seiner Bande raus und dann wären wir fertig. Leider ist es nicht so. Der erste Schritt ist der, dass es gilt, in die Wesensart von Jesus hineinzuwachsen. In die Identität, die er uns mit auf den Weg gegeben hat. Und darüber meditieren und sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Das mag der Ahab oft nicht so gerne. Aber ich ermutige jeden Mann, der so ein bisschen lau geworden ist oder die Bibel verstauben lässt, sie doch wieder hervorzuholen, mit den Kindern und mit der Frau zu lesen. Das ist eine super Sache. Da haben alle, die ganze Familie hat einen Riesengewinn. Und beide Geister bauen, der Geist des Ahab und der Isabel, bauen in der Gedankenwelt ein bestimmtes Muster auf. Das hatte ich bei der ersten Lektion schon gesagt, aber Wiederholung muss sein, weil wir hören hier in der Gemeinde so viel und viel Gutes, aber wenn wir die Dinge nicht wiederholen, dann konsumieren wir und manches fällt dann einfach runter. Und das wollen wir nicht. Ich bin immer eine, die gerne wiederholt. Das habe ich mit den Kindern in der Schule genauso gemacht. Und dann sitzt der Stoff. Weniger ist oft mehr, als so große Berge sich reinzustopfen. Und da hat man mehr von. Was wir denken, werden wir tun und schließlich auch in unserem Leben sehen. Ich glaube, das ist da auch alles drauf. Und ich komme ja niemals persönlich an dem Vers Römer 12, Vers 2 vorbei, weil der einfach so aussagekräftig ist. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert euer Denken, damit ihr prüfen könnt, was das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene ist. Das ist doch wunderbar. Und anhand der Bibel können wir das prüfen, was das Vollkommene, das Gute ist für mein Leben. Und ich brauche nicht in 1000 anderen Büchern forschen, was ist da bloß für mein Leben das Beste. Wir haben eine wunderbare Bibel. Das ist mein Lieblingsbuch, schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, und 1. Korinther 2,16 sagt, dass wir Christi Sinn haben. Machen wir uns das doch immer wieder mal bewusst. Ich habe Christi Sinn. Das ist einfach wunderbar, in seinem Sinn zu leben, wenn ich das Wort Gottes lese. Aus unserem Tun und Handeln entwickeln sich Gewohnheiten. Das wissen wir auch, aber das darf auch gerne mal wiederholt werden. Diese Gewohnheiten, die prägen dann auch unseren Charakter. Unser Charakter wiederum formt unsere Zukunft und unser Leben. Also alles ist irgendwie ineinander gehakt. Ja, mit rauswerfen bei Ahab und Isabel diese vielen Mächte, die sich ja da kundtun, sollte man erst in der zweiten Phase. Man muss erst mal erkennen, worum geht es? Was mache ich falsch? Wie verändere ich mein Denken? Und Fange an, neue Verhaltensweisen einzuüben und parallel immer das Wort dazu nehmen. Der Heilige Geist hilft in diesem Punkt sehr, sehr gerne. Und wenn wir auf dem Weg sind, dann können wir anfangen, diese Mächte auch rauszurufen. Aber nur Befreiung hilft wirklich nicht. Ich habe ein bisschen Erfahrung in der Befreiung. Und als ich damit anfing, ich musste einfach, weil die Situationen so krass waren, dass ich nicht anders, es gab keinen anderen Weg. Und da habe ich gelernt, dass es nicht nur darum geht zu befreien, sondern es muss was Neues gepflanzt werden. Erlebe es immer wieder, dass Menschen kommen zu mir, ich will nur Freisetzung. Und dann winke ich einfach ab und sage, nein, das gibt's bei mir nicht. Ich muss kurz auch deine Einstellung wissen und wie denkst du über diesen Punkt und. Und ich habe das gerade vor einer Woche erlebt, da ist eine hier in der Gemeinde einfach aufgestanden und ist gelaufen, das will ich nicht, ich will nur Freisetzung. Und das ist einfach, das erlebe ich nicht nur einmal, das habe ich schon häufiger erlebt. Das klingt für manche so leicht. Die holen wir raus, aber was kommt dann wieder da rein, wenn ich nicht das Wort Gottes hinein tue? Das ist gefährlich und aus Liebe zu den Menschen darf ich das nicht machen. Die wissen ja gar nicht, damit umzugehen. Die sind vielleicht 2, 3 Tage, manchmal sogar 2 Wochen frei und dann kommen sie wieder, alles wieder zurückgekommen. Deswegen, Befreiung hat immer auch mit Erneuerung unseres Denkens zu tun und mit den Bibelversen zu arbeiten, die zu dem Thema denn gerade passen. Und das ist jetzt so wichtig, dass jeder das erkennt. Freisetzung ist schon eine gute Sache. Sonst wird es ja nicht in der Bibel stehen, dass wir auch Dämonen rausrufen sollen. Aber alles hat alles in Maßen und so, wie es passt. So, wie es gut für denjenigen ist, der zum Gebet kommt. Sie sind manchmal recht enttäuscht. Das tut mir auch leid. Aber es geht am besten so, dass ich anfange mit den Worten Gottes dann in diese entsprechende Situation hinein bete und dann, wenn diese Person erkannt hat, was bei mir in meinem Denkmuster falsch ist, in meiner Denkweise, dann kann sie das ändern und ich kann auch diese Mächte rausrufen. Und dann gehen die ganz schnell. Da brauchst du nicht ewig zu schreien oder zu rufen. aber wenn sie sich festhalten können, sie haben ja durch falsche Verhaltensweisen, haben die Mächte Halt in dieser Person. Da hilft Befreiung nichts. Erkenntnis zuerst und das ist, finde ich, auch Liebe, dass man mit Menschen so umgeht und nicht ihrem Verständnis nachkommen, das in Liebe erklären und dann auch mit ihnen kurz arbeiten und das erklären und sagen, aus dem und dem Grunde, sonst wirst du da wahrscheinlich nicht gut beraten sein. Also, das hatte ich hier gar nicht dabei, aber das finde ich ganz wichtig, so einen Schlenker zu machen. Jetzt kommt die 6. Folie. Es geht hier um Tore. 1. Mose 22, 17, da sagt die Bibel, du sollst die Tore deiner Feinde besitzen. Das heißt also, ich selbst bin der Wächter meiner Tore. Und ich habe selbst Verantwortung für mich. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe, was ich höre, was ich in meinem Herzen habe und. Da nehmen wir zuerst das Herz, das ist bei Gott ganz wichtig. Über wir sollen unser Herz bewahren, denn daraus quält das Leben. Ich glaube, da ist eine andere Übersetzung. Das gibt unterschiedliche. Behüte dein Herz mit allem Eifer, denn davon geht das Leben aus. Und dann kommen wir zu den Gedanken. Die Gedanken und die Vorstellungskraft sind sehr wichtig. Und ich finde es, ich beobachte immer wieder meine Gedanken. Wenn ich merke, oh, irgendwie ist jetzt was nicht stimmig. Was denke ich da gerade? Und wer spricht denn da, sage ich häufig. Und dann merke ich lauter Lügengedankenangebote. Unterschiedlichster Couleur. Und raus damit. Ich widerstehe dem. Da muss ich noch keine Freisetzung machen. Ich muss nur widerstehen und diese nicht reinlassen. Aber das ist nicht immer ganz so einfach, weil wir dann so beschäftigt sind und denken gar nicht dran. Aber wir dürfen das im Laufe der Jahre einüben und das hilft enorm. Ja, die Gedanken und die Vorstellungskraft, da erwähne ich nur Philipper 4,8. Ich lese es nicht vor, weil mir die Zeit davon läuft. Ich habe kürzlich einen Zettel, irgendwo einen Satz gelesen, der hat mir sehr gefallen. Und den habe ich auch behalten. Ich bin keine Deponie für Gedankenschrott. Und ich finde, der passt, der Satz. Ich bin keine Deponie für Gedankenschrott. Ich muss doch nicht alles annehmen, was der Feind den ganzen Tag mir an meine Ohren, in meine Ohren säuselt. Und wenn er es auf eine Weise nicht schafft, dann schafft er es vielleicht auf der anderen Weise. Der ist ja raffiniert in manchen Punkten. Aber ich habe immer wieder mal den Heiligen Geist gebeten, mich zu erinnern, wenn da etwas schief läuft. Und das tut er. Ich muss nur willig sein, das auch abzustellen. Und manchmal, gut, ich glaube, ihr wisst, da kann man manche Gedanken, die ich vielleicht gar nicht denken sollte, doch zulassen, weil sie einfach irgendetwas haben. Aber wenn ich weiß, die sind nicht wahr und mir nicht gut tun, dann muss ich ihnen widerstehen. Was lasse ich in meine Augen rein? Lukas 11,34. Dein Auge ist das Licht des Leibes. Ich lese nicht weiter, lese das bitte zu Hause. Ich wollte noch gerne schnell weiterkommen. Ja, was lasse ich ins Auge? Horrorfilme manchmal? Bestimmt nicht, oder? Hier traue ich es keinem zu. Aber ich kenne Menschen. Ich kam zu Besuch bei einer jungen Frau und wir haben Kaffee getrunken und dann fällt mein Blick auf ein Regal und das Regal war von oben bis unten mit Horrorfilmen voll. Eine Christin. Und ihr kennt sie nicht und das ist lange, lange her. Aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt immer ein Einzelfall. Und dann habe ich sie kurz darauf angesprochen. Und dann sagt sie, das sind meine Lieblingsfilme. Und mir blieb, ja, das habe ich gesehen, weil hunderte Videos waren da, hunderte. Und ich habe mit ihr geredet und sie war wirklich zugänglich. Das war fantastisch. Und sie hat Säcke geholt und hunderte Videos auf den Müll gebracht. Sie sagte, ich habe das noch nie gehört, dass die schlecht sind. Und ich habe es ja erklärt dann und sie war wirklich sehr willig und freundlich. Ja, Filme, aufpassen. Was lasse ich durch mein Auge hinein? Was höre ich? Das sind alles Tore. Und wenn ihr jetzt fragt, denkt, was hat das mit Ahab und Isabel zu tun? Ganz viel. Weil Pornografie ist oft unter Christen üblich und gehört aber nicht zu uns, nicht bei uns. Okay, aber gut, es ist leider noch bei manchen der Fall. Und was lasse ich da durch meine Augen kommen und was höre ich? Von daher denke ich, sind diese Tore sehr wichtig, dass ich sie bewache. Und was kommt aus? Was ist, ja, die Ohren, durch die Ohren geht es ja, durch die Augen geht es. Jetzt kommen wir zum Mund ganz schnell. In Jeremia 15, 19 heißt es, wenn du recht redest und nicht leichtfertig, dann sollst du mein Mund sein. Dieser Satz, der gefällt mir so gut. Wenn du recht redest, Christina, dann sollst du sein Mund sein. Und mir das selber zuzusprechen, ist ganz wichtig. Was habe ich da schon wieder geredet auf der Arbeitsstelle mit Kolleginnen? Ich habe das selber erlebt in der Uni 20 Jahre lang, wo viel, viel geredet wurde zwischen in den Fluren und im Geschäftszimmer und so weiter. Aber das ist ja nicht nur da. Das ist auf der Arbeitsstelle, glaube ich, oft der Fall, was ich so mitkriege. Ja, aufpassen. Falsche Denkmuster geben jedoch Mächten einen Halt in unserem Leben, habe ich auch eben schon erwähnt. Nochmal, wenn wir falsch denken, dann sind da immer irgendwelche Mächte beteiligt, je nachdem, was du denkst. Ob du über Ablehnung nachdenkst, dann ist der Geist der Ablehnung ganz schön in Fahrt gekommen. Und diese Fahrt müssen wir unterbinden. Und das können wir alles ohne Muckis. Wir haben die Bibel und da gibt es so viele Worte. Ich habe ganz viele rausgeschrieben. Und das ist einfach wunderbar, mit denen zu arbeiten. So, und für den Kampf gegen die Finsternis sollten wir immer unsere Autorität kennen. Und gegründet sein gleichzeitig im Wort Gottes. Ich glaube, das ist sind zwei gesunde Wege, die wir da gehen. Ohne Wort Gottes, ohne Autorität können wir nicht den Kleinsten rausholen. Und wenn wir wachsen und in die Heiligung hineinkommen, immer stärker. Wir sind ja schon geheiligt, aber es ist noch immer Luft nach oben. Und je reiner wir werden, desto freier werden wir. Und das ist doch unser Ziel, innerlich ganz rein zu sein, in unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Tun. Ich strebe danach, ich mag das. Entscheide dich, in den Kampf einzusteigen. Du überwindest aber diese Kategorie von Ahab und Isabel Geister nur mit Entschiedenheit. Dieses so halb denken, ja, ich widerstehe jetzt dieser Lüge. Das wird einfach nicht gelingen. Mit Entschiedenheit. Wenn der Feind merkt, die Margarita ist entschieden, dann geht er. Und er geht oft. Und das ist gut so. Und das geht bei allen genauso. Das immer wieder tun, mit dem Wort arbeiten und dann entschieden, diesen Mächten ihren Halt wegzunehmen. Das kann sogar zu einem guten Spiel werden. Also, wenn man da einsteigt. Und wer gewinnt? Wir. Ja. Wir lassen nicht den Feind mit uns spielen, das tun wir nicht. Aber ich meine, interessant ist es manchmal, wie schnell er laufen muss. Und das, finde ich, ist die Kraft des Wortes, nicht ich. Aus mir kann ich gar nichts tun, sagt die Bibel. Aber durch ihn, er wohnt in mir und die Kraft wohnt in mir. Und das ist so herrlich. Ahab ist nur zu überwinden im Namen Jesu Christi. So, ich glaube, ich muss hier jetzt wieder springen. Ich lasse einen ganzen Teil weg, weil ich wollte ja noch ins Gebet gehen. Ich kann euch aber noch diese wenigstens einige Punkte, die habe ich auch aufgeschrieben, mitgeben. Und wer möchte, ich habe extra das Gebet auch ausformuliert, dann könnte ich es euch zuschicken und vielleicht könnt ihr auch noch mal einen Blick drauf werfen und dann auf die Website tun oder und von der Schule natürlich. Ich will nicht, dass das in die Welt geschickt wird. Ich habe da Stunden dran gesessen und immer den Heiligen Geist gefragt, so kurz wie möglich. Aber ich habe doch 1,5 Seiten hingekriegt. Aber gründlich muss es schon sein, oder? So, die 7. Folie, bitte. Zuerst bitte im Gebet, wie werden wir diese Geister los? Bitte im Gebet um Erkenntnis der Bereiche in deinem Leben, wo du dem Geist des Ahab Raum gegeben hast. Heute geht's halt nur um Ahab. Bitte um Vergebung für dein Fehlverhalten. Kehre aufrichtig um, beginne mit dem Umdenken und bleib dran. Finde heraus, warum Angst, Ablehnung, sexuelle Unreinheit, Feigheit und so weiter in deinem Leben Halt gefunden haben. Ergreife Autorität über die unterschiedlichen Mächte, denen du Raum in deinem Leben gegeben hast. Setze Heilung und Wiederherstellung in den betroffenen Bereichen frei. Lerne umzudenken, übereinstimmend mit der Wahrheit, dem Wort Gottes. Nimm Verantwortung wahr. Lebe in vollkommener Abhängigkeit von Jesus. Du kannst auch alleine mit anhand dieser Punkte diese Charakterzüge von Ahab eliminieren in deinem Leben. Und das ist schade, ich hätte jetzt noch 10, 15 Minuten gebraucht, aber ich werde das Gebet dann schicken. Ist das okay? Denn das braucht jetzt schon noch eine Zeit und es ist, glaube ich, an der Zeit zu schade. Dann, ja, dann, aber die Isabel ist ja noch länger als der Ahab. Ja, bei Isabel. Der Ahab ist ja dann noch kleiner dagegen. Das wird dann. Okay. Ich wollte damit abschließen dann, aber ich mache es dann, weil das so wichtig ist. Dann mache ich die Isabel auch gründlich durch. Also. Wunderbar, vielen Dank. Halleluja. Hast du was gelernt? Ja. Hast du was erkannt? Okay, dann freu dich auf das Gebet, das auf die Schulseite kommt. Nein, aber auch das, was Margarita zum Schluss schon gesagt hat, das sind eigentlich die entscheidenden Schritte. Und ich denke, das Gebet, das dann auf die Schulseite kommt, ist eigentlich die Ausformulierung von dem, was gerade die Punkte waren. Insofern hast du mit diesen Punkten schon ein gutes Gerüst, um auch natürlich mit eigenen Worten zu beten. Und wichtig ist auch immer dabei zu sehen, und das fand ich sehr gut auch dargestellt, Ahab ist ja ein Sammelsurium von Strukturen sozusagen. Ja. Und deswegen ist es auch immer wichtig zu sehen, nur wenn du eine dieser Strukturen hast, also zum Beispiel Ablehnung, jetzt Angst vor Ablehnung als Beispiel, dann bist du noch nicht ein Ahab. Verstehst du? Ja, genauso wenig wie jeder Isabel ist, der mal in bestimmten Situationen vielleicht noch kontrollierende Züge hat oder so. Ja, das ist einfach immer wichtig, weil da ist manchmal im Leib Christi geht es dann recht schnell, dann, dass man dann sagt, ja, die Isabel, der Ahab und so weiter. Es geht hier um Geister und Strukturen, die sich selten eins zu eins in einem Menschen abbilden, sondern Strukturen davon, Teile davon, mehr oder weniger natürlich, klar, in der Bibel, Isabel und Ahab, das war sozusagen die Reinkultur und in diese Richtung gibt es natürlich auch heute noch Persönlichkeiten, aber in der Regel sind es eher so Teilstrukturen, die man einfach auch durch, wie Margarita gesagt hat, durch Erneuerung des Denkens und auch natürlich durch gezielte Befreiung an bestimmten Punkten aus dem Leben rausbringt. Amen. Also freu dich, sag mal mit mir noch zusammen, ich habe den Sieg über den Geist und die Strukturen Ahabs. Und ab der nächsten Stunde von Margarita auch über Isabel. Halleluja. Nein, das war jetzt ein Scherz, hast du auch jetzt schon. Preis den Herrn. Halleluja. Okay. Ihr Lieben, jetzt lasst uns noch zusammen geben. Lasst uns den Heiligen Geist fragen, was er uns zeigt, auch dass wir hinein investieren ins Reich Gottes heute Abend. Wir haben so viel Wunderbares gehört. Auch die erste Stunde von Christian war wirklich wunderbar, exzellent, jetzt die zweite Stunde, einfach, wir sind so gesegnet, weißt du, sind wir nicht gesegnet mit so wunderbaren Lehrern in der Glory Life Schule, so einfach wunderbar, so wunderbare Persönlichkeiten, so unterschiedlich sie sind, aber einfach jeder für sich genommen wunderbar und einfach so hilfreich, preist den Herrn. Also da darfst du jetzt hineinsehen, darfst du hinein investieren, wenn du über Livestream zuschaust. Dann werden ja da die Infos eingeblendet. Du kannst Überweisung, PayPal oder Kreditkarte wie immer nutzen, hier vor Ort die Verpflichtungserklärung oder in bar. Lass uns die einmal durchgeben. Während ihr es durchgebt, auch immer zur Ermutigung. Heute habe ich ein Zeugnis aus dem Glory House von Christian. Und zwar, oder zwei Zeugnisse sogar. Sie haben gebetet für eine Teilnehmerin, für einen Job, die gerade Bewerbungen versandt hat. 2,5 Tage nach dem Gebet bekommt sie einen Anruf, ob sie den Job haben will und der ist nur 5 Minuten entfernt. Da die anderen Bewerber nicht zum Bewerbungsgespräch gekommen sind, soll sie direkt ihre Unterlagen mitbringen. So hat sie den Job ohne Vorstellungsgespräch und so weiter bekommen. Und nun, 2 Wochen später, wurde sie auch noch gefragt, ob sie die stellvertretende Filialleitung übernehmen möchte. Halleluja, das ist doch Gebetserhörung. Amen. Außerdem haben sie gebetet für eine Schwägerin einer Glory House Teilnehmerin. Sie hatte Neurodermitis, was stark gejuckt hat. Nach dem Gebet ist alles verschwunden. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. So wunderbar. Und hier noch aus dem Glory House vom Tom aus München. Sie hatten am 30.01. hatten sie ein Wort gehabt über Spannung und Schmerzen in der linken Hüfte und eine Teilnehmerin hat sich gemeldet. Sie konnte es aber nicht sofort testen, weil die Schmerzen nicht ständig vorhanden waren und so haben sie abgewartet und jetzt 2 Wochen später, also im nächsten Glory House, sind die Schmerzen seither nicht wieder zurückgekommen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. So wunderbar. Und noch hier aus dem Glory House Holzgerlingen. Ein Mann hatte bei der Arbeit den Fuß umgeknickt. Da kamen starke Schmerzen. Er konnte nicht laufen. Er musste in die Notaufnahme. Der Arzt sagte, der Fuß ist gebrochen. Wir machen ein Röntgenbild. Wir haben gebetet. Dabei wurden die Schmerzen weniger und weniger. Und als er zum Röntgen kam, waren die Schmerzen weg. Der Arzt war erstaunt, dass kein Knochenbruch da war. Preist den Herrn. Amen. Halleluja.